sie ist eine hitzige, stolze und unbeugsame Dame. Sie scheuert selbst den Fußboden, isst trockenes Schwarzbrot, aber Missachtung duldet sie nicht. Darum wollte sie auch nicht die Grobheit des Herrn Lebesjetnikow dulden. Und als Herr Lebesjetnikow sie dafür schlug, musste sie sich weniger der Schläge als des verletzten Gefühls wegen zu Bett legen. Ich habe sie als Witwe geheiratet mit 3 Kindern, kleinen, kleiner am kleinsten. Ihren ersten Mann, einen Infanterieoffizier, hat sie aus Liebe geheiratet und war seinetwegen aus dem Elternhause geflohen. Sie liebte ihren Mann grenzenlos. Er aber verfiel dem Kartenspiel, kam vors Gericht und starb darüber. Er hat sie in den letzten Jahren oft geschlagen, und obwohl sie sich nichts von ihm gefallen ließ, wie ich es bestimmt und aus Schriftstücken weiß, erinnert sie sich seiner heute noch mit Tränen und hält ihn mir als Muster vor. Und ich freue mich, weil sie sich so wenigstens in der Fantasie als einmal glücklich gewesen sieht. Nach seinem Tode blieb sie mit den 3 kleinen Kindern zurück in einer abgelegenen und weltvergessenen Provinz, wo auch ich mich damals befand und in so hoffnungsloser Armut, dass ich sie nicht beschreiben kann, obwohl ich vieles und allerhand gesehen habe. Ihre Verwandten hatten sich alle von ihr losgesagt, und sie war stolz, gar zu stolz. Und da bot denn ich, mein Herr, auch ein Witwer mit einer 14-jährigen Tochter von meiner ersten Frau, ihr meine Hand an, denn ich konnte eine solche Qual nicht mit ansehen. Sie können danach beurteilen, wie groß ihre Not war, da sie, gebildet, gut erzogen und aus angesehener Familie, bereit war, mich zu heiraten. Sie heiratete mich, zwar weinend, schluchzend und händeringend, aber sie heiratete mich. Denn sie konnte ja sonst nirgendwo hin. Verstehen Sie? Verstehen Sie, mein Herr, was das heißt, wenn man nirgendwo mehr hin kann? Nein, das verstehen Sie noch nicht. Ein ganzes Jahr lang erfüllte ich meine Pflicht treu und redlich und rührte das da nicht an. Er wies auf die Branntweinflasche. Denn ich habe Gefühl. Aber auch damit konnte ich vor ihren Augen keine Gnade finden. Und dann geschah es, dass ich meine Stelle verlor. Aber nicht eines Vergehens wegen, sondern infolge einer Änderung im Etat. Und dann wandte ich mich dem da zu.